Er ist rasiert bis unterm Sack und er sieht sexy aus. Sein Name lautet Mark, doch das macht mir gar nichts aus. Solange er nur sein Shirt knapp unter den Nabel geht und seine wirklich geilen Jeans leicht von seinem Bauch abstehen. Denn dann kann man wunderbar den Kopf ganz leicht zur Seite drehen. Steht auf Dance und Haus.